Amy Mann, 31 Today. 8:11 Minuten, Deutschland Radio Kultur am Montagmorgen. Rund 110 Millionen Russen konnten gestern ein neues Parlament wählen, nach ersten Auszählungen. Das ist ein Riesenland. Es gibt noch kein amtliches Endergebnis dieser Wahl, aber nach ersten Auszählungen haben diese Gelegenheit nur ungefähr die Hälfte der Menschen wirklich wahrgenommen. Das Wahlergebnis aber ist ziemlich eindeutig. Die Partei Einiges Russland, das ist die Partei von Putin und Medvedev, die ist auf ziemlich genau die Hälfte der Stimmen gekommen. Über dieses Wahlergebnis und seine Bedeutung wollen wir jetzt mit unserer Korrespondentin in Moskau, Gesine Dornblüt, reden. Schönen guten Morgen, Frau Dornblüt. Guten Morgen. Wenn man die normalen mitteleuropäischen Verhältnisse gewöhnt ist, könnte man dieses Ergebnis ja ein bisschen missverstehen, denn das klingt so, als ob die andere Hälfte der Stimmen an Oppositionsparteien ging. Das kann man, glaube ich, im Fall Russlands nicht ganz so klar sagen, oder? Nein, absolut nicht. Also die anderen drei Parteien, die es geschafft haben über die 5%-Hürde, das sind die rechtspopulistischen Liberaldemokraten, die Kommunisten und Gerechtes Russland, so eine Art Abklatsch von Einiges Russland. Diese drei Parteien, die haben in der Vergangenheit meist mit der Regierungspartei gestimmt und die sind Kreml-konform, das muss man einfach so sagen. Aber ganz wichtig ist ja, dass dieses Mal in Russland die Hälfte der Abgeordneten direkt gewählt wurde. Das heißt, da kommen noch die Direktmandate dazu. Und da, auch da liegt Einiges Russland weit vorn, und zwar ganz weit. Nach derzeitigem Stand bekommt Einiges Russland 203 von 225 Direktmandaten. Und wenn man das dann zusammenzählt mit den 54%, dann ist das zusammen die verfassungsgebende Mehrheit sogar satt. Da liegt Einiges Russland noch ein gutes Dutzend Mandate darüber. Waren das denn gestern wirklich freie und demokratische Wahlen? Also wenn wir über gestern reden, da gab es zwar Berichte über Verstöße, aber wie lokale Wahlbeobachter gestern sagten, waren es wesentlich weniger Meldungen als noch vor 5 Jahren bei der damaligen Parlamentswahl. Das kann auch daran liegen, dass viel weniger Wahlbeobachter zugegen waren. Auch deren Möglichkeiten waren ja eingeschränkt worden im Vorfeld. Es gab dann verschiedene Videos, die zeigten, wie Menschen, wahrscheinlich Mitarbeiter von lokalen Wahlkommissionen, Stapel von Wahlzetteln in Urnen stopften. Neu ist, dass gestern tatsächlich die Zentrale Wahlkommission das auch so benannt hat, sich darum gekümmert hat. Es gibt eine neue Vorsitzende der Zentralen Wahlkommission, die ihre Sache sehr ernst nimmt. Und es hat auch das Staatsfernsehen darüber berichtet, über diese Verstöße. Es soll geahndet werden. Also das ist tatsächlich ein Fortschritt gegenüber früheren Wahlen. Aber wie gesagt, nur bezogen auf den Wahltag selbst. Aber trotz dieser Unregelmäßigkeiten muss man doch davon ausgehen, nach diesem Wahlergebnis, dass die Mehrheit der Russen mit der Politik von Wladimir Putin einverstanden ist und sich eigentlich wünscht, dass alles weitergeht wie bisher. Wie kann denn das sein in einem Land, wo doch die meisten Menschen die großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum Beispiel auch am eigenen Leib spüren? Also ich denke, eine ganz große Rolle spielt da die Weichenstellung für die Wahlen, die schon vorher geschaffen wurde. Also ich habe ja gesagt, der Wahltag selber, der mag relativ fair gewesen sein, aber vorher die ganze Sache, die lief schon sehr unfair und ungleich zu Ungunsten eben der wirklichen oppositionellen Kandidaten und Parteien. Da gab es Einschränkungen bei der Registrierung mit bürokratischen Hürden, mit Strafverfahren. Ich denke zum Beispiel an den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny in Moskau, der verurteilt wurde und deswegen nicht kandidieren darf. Den kann man gut finden oder nicht, aber Fakt ist, er hat aus dem Stand vor einigen Jahren bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau 27% bekommen und der hätte schon Chancen auf ein Direktmandat gehabt. Dann gab es einfach exzessiven Missbrauch in den letzten Monaten durch der staatlichen Ressourcen zugunsten eben der Regierungspartei Einiges Russland. Es gab, wenn man jetzt über den längeren Zeitraum blickt, eben kaum Zugang für Oppositionelle zu den staatlichen Medien. Und dazu wurde ein Klima der Angst geschaffen, in dem Oppositionelle als Nationalverräter gebrandmarkt wurden. Das alles, das hat natürlich Spuren hinterlassen. Dazu kommt, dass aber Putin seinerseits natürlich immer noch die Krim zugerechnet wird, angerechnet wird. Insofern, ja, die Zustimmung zu Putin an sich ist nach wie vor groß. Herzlichen Dank. Gesine Dornblüt war das live aus Moskau über die gestrigen Parlamentswahlen in Russland.